Deutschlandfunk. Wissenschaft im Brennpunkt. Nicht ganz 1,5 Kilogramm schwer, kaum größer als eine Pampelmuse. Und dennoch, das Gehirn des Menschen gilt als größte Leistung der Evolution. Wahrnehmen, denken, fühlen, sich erinnern, alles möglich mit Gehirn. We like the idea of letting cells organize themselves. Menschen ohne Gehirn? Nicht vorstellbar. Aber menschliche Gehirne ohne Menschen, die gibt es wirklich. Zumindest etwas Ähnliches. Man sieht eben diese Ausstülpungen, das sind eben solche kortikalen Regionen, die sich bilden. Und das ist das Gehirnartige daran. Genau, das ist das, was quasi der Hirnrinde gleicht. Mini-Gehirne, schreiben die Zeitungen. Organoide, sagen die Wissenschaftler. Es ist einfach faszinierend zu sehen, wie der absolute Überlebenswille dieser Zellen sie dazu treibt, selbst gewebeähnliche Strukturen wieder aufzubauen. Die kleinen Gehirne will ich kennenlernen. Was machen sie, was können sie? Wahrnehmen, denken, fühlen? Warum werden sie gezüchtet? Hirn ohne Schädel. Was denkt ein Organoid in der Petrischale? Von Michael Lange. Mein Name ist Michael Heide und ich bin sozusagen für die zerebralen Organoide zuständig. Den Begriff Mini-Gehirne hört man nicht so gerne am Max-Planck-Institut für molekulare Zellbiologie und Genetik in Dresden. Richtig heißt es, zerebrale Organoide. Also man kann die natürlich Mini-Gehirne nennen, aber eigentlich ist es nicht wirklich ein Gehirn. Es ist eher so ein Gewebeverband, der sozusagen neuronales Gewebe nachstellt. Um mir die Organoide aus der Nähe anzuschauen, begleite ich Michael Heide ins Labor. Wir haben jetzt die Laborhandschuhe angezogen. Genau, weil hier natürlich alles steril sein muss. Es ist Zellkultur und die Zellen sollen nicht kontaminiert werden mit Bakterien oder Ähnlichem. Wir gehen jetzt in einen kleinen Raum, da ist so eine sterile Werkbank und ein Mikroskop. Sie sprühen jetzt noch was auf die Handschuhe. Genau, ich sprühe jetzt noch Ethanol auf die Handschuhe, dass die wirklich sauber sind. Wo wachsen hier die zerebralen Organoide? Genau, also die wachsen in Inkubatoren. Das sind so kleine Räume, die 37 Grad Temperatur haben, also Körpertemperatur und eben so eine feuchte Umgebung, dass die uns nicht eintrocknen. Von außen sieht es ein bisschen aus wie ein Kühlschrank. Innen, da ist unten ein Schüttler drin, da sind so kleine Schalen, die werden hin und her geschüttelt. Genau, in diesen kleinen Schalen befinden sich die Organoide und die schütteln, damit die eben schön mit Nährstoffen und Sauerstoff versorgt werden. Können wir einen davon mal rausnehmen? Ja, natürlich. Menschliche Gehirne kenne ich nur von Bildern oder aus Filmen. Mein eigenes Gehirn habe ich noch nie gesehen, wie auch. Jetzt öffnen Sie eine Glastür und hinter der Glastür, da sind also wirklich bestimmt ein Dutzend von diesen kleinen Schälchen. Und das ist so eine rötliche Flüssigkeit. Genau, diese rötliche Flüssigkeit ist ein Nährmedium, das sozusagen alle möglichen Komponenten beinhaltet, das die Organoide für ihr Wachstum benötigen. Was einige Mini-Gehirne nennen und sie Organoide, sind erstmal nur so kleine Punkte, die schwimmen in der rötlichen Suppe. Genau, also die müssen wir uns wirklich unter dem Mikroskop anschauen, damit wir wirklich die Feinstrukturen sehen können. Durchmesser so etwa 1-2 Millimeter? Genau, die sind noch relativ früh, die können aber ruhig auch bis zu einem halben Zentimeter im Durchmesser werden. Ehrlich gesagt, ich habe mehr erwartet. 5 Millimeter Durchmesser, das wäre in etwa Erbsengröße. Aus Zeitungsartikeln kenne ich den Begriff Erbsengehirn. Die Exemplare, die Michael Heide in ihren Schälchen vorsichtig unter das Mikroskop legt, sind deutlich kleiner, eher wie Stecknadelköpfe. Weißlich trüb schwimmen sie in der rosa Flüssigkeit. Ihre Schönheit entfalten sie erst unter dem Mikroskop. Da erscheinen sie unregelmäßig geformt, fast wie Wolken oder im Wasser treibende Flocken. Das Organoid an sich sieht im Endeffekt aus wie ein kleiner Klumpen. Und in diesen kleinen Klumpen sehen Sie sozusagen hellere Bereiche. Das sind sogenannte Ventrikel, die Orte, an denen sich die neuronalen Stammzellen befinden. Bekommen die kleinen Gehirne mit, dass wir sie beobachten? Können sie vielleicht sogar denken oder fühlen? Schließlich sind es Gehirnstrukturen, wenn auch winzig klein. Große Fragen, die von den Wissenschaftlern zunächst mit einem Kopfschütteln beantwortet werden. Ich werde sie zurückstellen. Zunächst die Fakten. Die Organoide stammen aus einfachen Blut- oder Hautzellen. Die Forscher haben die Zellen zunächst verjüngt. So entstanden aus reifen Körperzellen vielseitige Stammzellen. Die entwickelten sich weiter zu Gehirnzellen. Und aus denen bestehen die Organoide. Gehirnähnlich, menschlich und irgendwie aktiv. Aber wozu? Für den Leiter der Arbeitsgruppe, Wieland Huttner, geht es um die Urzeit des Denkens. Er will verstehen, wie die Evolution das menschliche Gehirn hervorgebracht hat. Unsere Großhirnrinde ist ca. 3-mal so groß wie die des Schimpansen. Und das ist eine Grundlage für unsere hohen geistigen Fähigkeiten, die uns vom Schimpansen unterscheiden. Wieland Huttner und sein Team vergleichen Organoide des Menschen mit denen seiner engsten Verwandten aus dem Leipziger Zoo. Es werden ja in Zoos Schimpansen und Orang-Utans regelmäßig auf Gesundheitschecks untersucht. Und dann kann man von dem Blut ein paar Zellen abzweigen. Und die kann man, wie wir sagen, reprogrammieren zu solchen pluripotenten Stammzellen, aus denen man dann Organoide wachsen lassen kann. In Dresden wachsen Mini-Affenhirne und Mini-Menschenhirne. Es beginnt mit den Stammzellen. Die vermehren sich als dünne Zellschicht auf dem Boden von Zellkulturschalen. Dort entwickeln sie sich Richtung Nervenzellen oder zu anderen Gehirnzellen. Und wenn sie sich lösen vom Boden und es eine Gelegenheit gibt, tun sie sich zusammen und bilden kleine Flocken. Das sind die Organoide. In den Organoiden, insbesondere in Organoiden, die etwas länger in Kultur sind und genug Nervenzellen gebildet haben, da verknüpfen sich diese Nervenzellen mit Hilfe von sogenannten Synapsen. Und man kann elektrisch von diesen Nervenzellen ableiten und kann zeigen, dass diese Nervenzellen elektrische Aktivität haben. Zellen sind anscheinend kontaktfreudig. Und wenn Nervenzellen auf andere Nervenzellen treffen, dann halten sie ein Schwätzchen. Natürlich formuliert das ein Wissenschaftler anders. Elektrische Signale jagen hin und her, wie in einem richtigen Gehirn. Aber der genauere Blick durch das Mikroskop zeigt auch etwas anderes. Die Nervenzellschichten, die sind nicht so geordnet, wie sie im normal sich entwickelnden Gehirn geordnet sind. Da hat unsere Großhirnrinde 6 Schichten mit verschiedenen Nervenzellen. Und diese Schichtung ist bisher noch nicht ordentlich reproduziert in den Organoiden. Organoide sind keine Gehirne, aber gehirnähnlich. Für die Forschung reicht das. Wir haben interessante Gene identifizieren können, die nur der Mensch hat. Diese Gene können ein Gehirn, zum Beispiel wenn man sie in eine Maus einbringt, größer werden lassen. Und ein offensichtlicher Ansatz ist es, in menschlichen Organoiden ein solches menschenspezifisches Gen auszuschalten, um dann zu sehen, was jetzt schlechter läuft. Und andersrum, ein solches menschenspezifisches Gen in ein Schimpansenorganoid hineinzubringen, um zu gucken, was jetzt beim Schimpansenorganoid besser läuft. Die Gene allein machen nichts. Erst wenn sie aktiv sind, machen sie aus Stammzellen Gehirnzellen und schließlich gehirnartige Strukturen. Das lässt sich an den kleinen schwimmenden Gehirnen wunderbar erforschen. Genau das macht die Wissenschaftlerin Barbara Treutlein am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig. Sie benutzt eine ausgetüftelte Methode, genannt Einzelzellgenomik. Mit ihr erforscht sie das Innenleben der Minigehirne im Detail. Diese Methode erlaubt, in einzelnen Zellen zu schauen, welche Gene sind in diesem bestimmten Moment eingeschaltet. Dann weiß man, was für Typen von Zellen sind in dem Organoid zu finden. Und in was für Stadien befinden sich diese Zellen gerade? Welche Zellen teilen sich in dem Moment? Sind die Neuronen aktiv oder nicht? Was für verschiedene Gehirnregionen bilden sich aus? Also man kann sehr viele Informationen diesen Experimenten entnehmen. Im Leipziger Brutschrank wachsen ähnliche Gehirnorganoide in kleinen Schalen. Sogar ein wenig größer als in Dresden. Barbara Treutlein holt eines heraus und legt es unter das Mikroskop. Also man kann jetzt diese Regionen sehen, die so ein bisschen herauskommen aus dieser Kugel. Und wenn man ganz genau hinschaut, dann sieht man, dass es dort drinnen in dieser Region jetzt einen Hohlraum gibt. Das ist eben dieser Ventrikel, den man auch im menschlichen Gehirn findet. Während ich ins Mikroskop blicke und die feinen Strukturen bewundere, sprechen wir über die unsichtbaren Aktivitäten im Innern des Organoids. Es gibt auf jeden Fall Wellen an Signalen, die dieses Organoid durchlaufen. Die Zellen, die neuronalen Zellen, die testen so ein bisschen aus, was ihre Möglichkeiten sind, mit anderen Zellen zu signalisieren. Und das machen die jetzt auch, während wir ihnen hier zuschauen? Genau, während wir ihnen zuschauen, werden da eben zufällige Signale von einem Neuron zum anderen wandern. Die Nervenzellen sind also aktiv. Um zu denken, fehlt ihnen jedoch der Inhalt. Was sollen sie denken? Die Zellen kommunizieren miteinander, aber das sind nicht die gleichen neuronalen Netzwerke, die sich ausbilden, genauso wie im menschlichen Gehirn. Also ich würde nicht sagen, dass ein Gehirnorganoid denkt. Ich weiß, das Philosophieren über Gedanken der Minigehirne ist reine Spekulation. Wissenschaftler beschränken sich lieber auf Fakten. Und genau die sammeln die Evolutionsforscher in Leipzig, und zwar massenhaft, ein Heuhaufen aus Daten. And so now we've kind of have a big stack of hay and we're looking for the needles. Auch Gray Camp arbeitet als Wissenschaftler mit eigener Arbeitsgruppe am Leipziger Max-Planck-Institut. Er hat immerhin schon ein paar Nadeln im Heuhaufen entdeckt, wenn auch längst nicht alle. Gray Camp interessiert sich für unsere Verwandtschaft, den Homo neanderthalensis, den Neandertaler. Den Unterschied zu unseren Gehirnen will er mit Organoiden erforschen. So you can take the iPS cells and then you can Wir verändern die Stammzellen, aus denen die Organoide entstehen. Mit einer Genschere manipulieren wir einzelne Positionen im Erbgut der Zellen, genau an den Stellen, wo sich Homo sapiens und Neandertaler unterscheiden. Und zwar so, dass einige Gene im Homo sapiens Organoid ähnlich aussehen wie bei Neandertalern. Anders ausgedrückt, Gray Camp hat das Ziel, menschliche Gehirnorganoide zu neandertalisieren. Zellen von Neandertalern braucht er dazu nicht. Es reicht ihm zu wissen, wie bestimmte Neandertaler-Gene ausgesehen haben. Das ist gar nicht so schwierig, denn einige Gene haben überlebt. In jedem von uns. In der europäischen Bevölkerung machen Neandertaler-Gene etwa 2% der Erbinformation aus. So there are portions of the human genome. Es gibt Bereiche in unserem menschlichen Erbgut, die bezeichnen wir als Neandertalwüsten. Dort gibt es keine Gene, die von den Neandertalern stammen. Und genau dort liegen die Gene, die das menschliche Gehirn erzeugen. Keines der Gene, die für den Aufbau des Gehirns zuständig sind, stammt vom Neandertaler. Ich schließe daraus, unser wunderbares Gehirn haben wir anscheinend nicht von den Neandertalern, sondern von anderen Vorfahren. Wahrscheinlich vom Homo sapiens, der viel später aus Afrika kam als der Neandertaler. Die Evolutionsforschung ist nur eine von vielen Möglichkeiten, winzige Gehirne zu untersuchen. Die meisten Organoidzüchter arbeiten allerdings in der medizinischen Forschung. 2013 begann die Erfolgsgeschichte der kleinen Gehirne. Wiener Forscher stellten sie in der Fachzeitschrift Nature vor. Und mehr als 100 Arbeitsgruppen schienen auf diese Idee geradezu gewartet zu haben. Sie hatten gerade feststellen müssen, einfach nur Stammzellen zu vermehren reicht nicht. Wer wissen will, wie Organe im Körper funktionieren, muss aus Stammzellen Organe züchten. Wenigstens Mini-Organe, auch wenn das nicht so leicht ist. My name is Jay Gopalakrishnan. Originally I come from India. Now I have accepted a full professorship position in Düsseldorf at the medical faculty. Wie die Wiener Kollegen befasste sich Jay Gopalakrishnan mit einer angeborenen Krankheit namens Mikrozephalie. Das Gehirn der betroffenen Menschen ist kleiner als üblich, der Hinterkopf flacher. In ihren geistigen Fähigkeiten sind sie beeinträchtigt. In Deutschland kommen etwa 2-3% aller Neugeborenen mit einer Mikrozephalie zur Welt. Ursache ist ein Schaden in der Erbinformation und der führt zu einer Entwicklungsstörung. Wir haben aus den Zellen der Betroffenen Gehirnorganoide erzeugt. Im Vergleich mit Organoiden von Gesunden sahen wir, dass die Organoide bei Mikrozephalie kleiner waren. Wir untersuchten das genauer und fanden, dass die verantwortlichen Stammzellen sich weniger teilten. Postdoktorandin Elke Gabriel zeigt mir die Organoide. Mir fällt auf, statt der Schälchen auf dem Schüttler verwendet sie Flaschen, etwa so groß wie ein Kaffeebecher, gefüllt mit rosa Flüssigkeit. Darin drehen sich Rührstäbe langsam hin und her. In einer Rührflasche kann man circa bis zu 40 Organoide ranzüchten. Und die sind auch alle ziemlich gleich groß. Das ist eine 3D-Kultur. Die Organoide, die sind ja empfindlich. Und wenn man die so langsam dreht mit diesen Glaspendeln, das ist ein bisschen besser für die Organoide. Dann werden die nicht so gestört und die Scherkräfte sind nicht so stark. Klingt einleuchtend, besser gerührt als geschüttelt. Das ist schonender. Dann holt Elke Gabriel die Rührflasche aus dem Brutschrank hinüber zu einer sterilen Werkbank. Eine der Flaschenöffnungen wird aufgemacht. Dann kommt die Pipette. Dann müssen wir die Spitze abschneiden, weil die ja doch relativ groß sind, die Organoide. Ja, damit unten eine große Öffnung ist, genau. Von 1-2 Millimetern. Da muss das Organoid jetzt durchpassen. Jetzt versuchen Sie da einen zu erwischen in der Flüssigkeit. Mehrere Tropfen groß. Mhm. Und da sehe ich auch schon einige Punkte, die schwimmen jetzt in dem Schälchen drin. Bestimmt 10 Stück bestimmt. Ja. Jetzt ganz vorsichtig, das Schälchen und das Mikroskop. Also das ist jetzt 40-fache Vergrößerung. Und ich sehe ein kreisförmiges Gebilde. Moment, vielleicht sieht man die hier besser. Das sind so zwei dunkle Flecken. Einer ist ein bisschen größer als der andere. Ja. Das sieht fast ein bisschen aus, weil es dann auch noch so eine Ausstülpung gibt, als wären es zwei Augen und eine Nase. Ja, genau. Die Nase ist natürlich nicht echt. Nur eine zufällige Ausstülpung im Organoid. Anders die Augen. Es handelt sich tatsächlich um Netzhautgewebe, wie im menschlichen Auge, erklärt mir Jay Gopalakrishnan. Den Experten verwundert das nicht, denn Netzhautgewebe entwickelt sich beim Embryo aus dem Gehirn. Eigentlich wollte Jay Gopalakrishnan die gestörte Gehirnentwicklung bei Mikrozephalie und durch Einwirkung von Zika-Viren erforschen, machte er auch. Aber dann erregten die augenähnlichen Strukturen sein Interesse. And we continued researching on this over a year, and then we ended up in getting brain organoids. Nach mehr als einem Jahr Forschung haben wir Gehirnorganoide mit richtigen Augenbechern gezüchtet. Manchmal zwei, manchmal einen Augenbecher. Wir untersuchten sie genauer und fanden viele Strukturen, die denen von sich entwickelnden Augen in einem Fötus entsprechen, mit einer Netzhaut und Photorezeptoren. Und was noch wichtiger ist, sie erkennen Licht. Man könnte sagen, die Organoide sehen. Licht trifft auf die Netzhautzellen und die Nervenzellen reagieren mit elektrischen Signalen. Nicht so kompliziert wie im Gehirn, aber das gleiche Prinzip. Was das bedeutet, darüber können die Forscher nur spekulieren. Richtige Wahrnehmung ist es nicht. Schließlich ist das Gehirngewebe recht simpel, eher wie in einem Wurm. Gopalakrishnan kommen ständig neue Ideen, was er mit Gehirnorganoiden alles anstellen kann. Als frisch berufener Professor an der Universität Düsseldorf will er Krebszellen erforschen, die in einem Gehirnorganoid wachsen sollen. Es geht um das Glioblastom, einen bösartigen Gehirntumor. So then we could actually grow the glioblastoma cells. Wir können Glioblastomzellen im Organoid heranzüchten und sichtbar machen, wie die Tumorzellen sich vermehren und in das Gehirngewebe eindringen. Diese Forschung ist noch im Gange. Wir hoffen, dass wir irgendwann Patienten eigene Gehirnorganoide züchten können mit dem Glioblastom des Patienten. So lassen sich vor einer Therapie Wirkstoffe testen in einem patientenspezifischen Organoid. Study the patient-specific brain organoid. Klingt aufwendig, aber auch spannend. Bevor ein Patient eine Chemotherapie erhält, wird sein eigener Mini-Tumor in einem Gehirnorganoid gezüchtet und probeweise behandelt. So lässt sich vorab testen, ob die Therapie anschlägt oder nur unnötige Nebenwirkungen verursacht. Eine von vielen Ideen, die sich mit kleinen Gehirnen umsetzen lassen. Die meisten Organoidforscher konzentrieren sich auf Krankheiten oder Störungen beim Embryo. Das liegt in der Natur der Sache, denn ein Gehirnorganoid entspricht eher einem frühen, embryonalen Gewebe als einem ausgewachsenen Gehirn. Dabei muss es aber nicht bleiben. Am Max-Planck-Institut für molekulare Biomedizin in Münster interessieren sich Wissenschaftler hauptsächlich für Krankheiten des erwachsenen Gehirns. Ihre Organoide sollen altern und sie brauchen viele davon und am besten sehen sie alle gleich aus. Der Stammzellenforscher Jan Bruder führt mich in einen kleinen Laborraum. Der Roboter ist schon bei der Arbeit. Das sind Platten mit mehreren Vertiefungen, in diesem Fall 96 verschiedene Vertiefungen. Und da aggregieren diese Zellen zu kleinen Zellklumpen, die mit der Zeit dann sich in Organoide weiterentwickeln. Wie von Geisterhand gesteuert fährt eine Pipette über die kleinen Platten und spritzt winzige Mengen Flüssigkeit in die Vertiefungen hinein. Darin schwimmen die Organoide. Dieser Roboter hat mehrere Vorteile für uns. Einmal können wir damit sehr viele Organoide herstellen. Das sind mit jedem Schwung 96 Stück auf einmal. Und zweitens, das viel Wichtigere dabei ist, dass dieser Roboter es sehr standardisiert macht. Das heißt, er macht dieselben Bewegungen immer auf die gleiche Art, mit der gleichen Geschwindigkeit und setzt also diese Zellen immer der gleichen Umgebung aus. Was wird denn hier hineinpipettiert? Meistens werden die Organoide damit gefüttert. Das heißt also, alle zwei Tage müssen wir die Nährlösung austauschen, damit die Zellen wieder frischen Nachschub an Nährstoffen bekommen. Was ist der Vorteil, wenn man so einen Roboter verwendet im Vergleich zur Handarbeit? Sie müssen sich mal vorstellen, wenn man zum Beispiel sehr kleine Flüssigkeitsmengen austauschen will, dann nimmt man vielleicht eine Spritze. Und aus dieser Spritze kommt immer ein Strahl von Flüssigkeit raus. Und dieser Strahl kann, wenn man nicht aufpasst mit der Hand, unter anderem mal sehr empfindliche Strukturen treffen. Und wenn man das mit der Hand macht, ist es jedes Mal ein bisschen anders, ein bisschen schneller, ein bisschen langsamer. Wenn der Roboter das macht, macht er es immer gleich. Und wir können sicherstellen durch eine sorgfältige Programmierung, dass nie direkt die Organoide selbst getroffen werden. Kleine Gehirne in Massenproduktion, wie am Fließband, alle gleich. Auf der anderen Straßenseite, im Hauptgebäude des Instituts, treffe ich Thomas Rauen. Er ist überzeugt, dass die Winzlinge schon bald viele Tierversuche überflüssig machen können. Es gibt halt Erkrankungen, die speziell fürs menschliche Gehirn sind. Dazu zählt zum Beispiel Alzheimer oder auch die Parkinson-Erkrankung und andere neurodegenerative Erkrankungen, die man im Mäusehirn nicht wiederfindet. Also kurz gesagt, Mäuse bekommen kein Alzheimer und kein Parkinson. Menschliche Organoide als Testsysteme für Forschung, Medizin und Pharmazie. Gute Idee. Nur einen Haken hat das Ganze. Das Gewebe ist jung und bleibt jung. Wir haben das Problem, dass wir als Startmaterial induzierte pluripotente Stammzellen benutzen. Diese Stammzellen wurden hergeleitet aus alten Hautzellen von Patienten, die ein Alter von 60, 70 Jahren haben. Und während des Reprogrammierungsprozesses werden die Zellen wieder verjüngt. Sie sind dann auf der Ebene eines fetalen Gewebes einzuordnen. Und wenn wir daraus Organoide bauen, haben wir es mit einem sehr jungen Gewebe zu tun. Und Föten-Embryonen bekommen auch kein Alzheimer oder Parkinson. Die Organoide sollen größer und irgendwie älter werden. Dazu brauchen sie ein Gefäßsystem, das sie mit Nährstoffen und Sauerstoff versorgt. So wie die Blutversorgung im Gehirn. Ohne Blut können Gehirne nicht wachsen und Wachsen gehört zum natürlichen Älterwerden dazu. Auch ein Immunsystem besitzen die Organoide nicht. Ganz einfach fangen die Wissenschaftler in Münster damit an, ähnliche Strukturen nachzubilden. Wir sehen auch schon, dass es ausreichend ist, wenn einfach Bereiche in den Organoiden frei bleiben, sodass Medien durchströmen können. Ein einfaches Hilfsmittel sind zum Beispiel, dass Fäden eingebracht werden, chirurgisches Nahtmaterial, was halt die Diffusion befördert von den Substanzen ins Organoid rein. Das mögen die Zellen natürlich sehr gerne, weil die Nährstoffversorgung dann viel besser ist, auch die Sauerstoffversorgung. Als nächstes sollen Endothelzellen hinzukommen. Das sind die Zellen, die Blutgefäße innen auskleiden. Sie sind wichtig, denn sie liefern Wachstumsfaktoren, damit kleine Organoide größer werden. Noch gehirnähnlicher. Das Züchten größerer Gehirnstrukturen mit Blutgefäßen ist kompliziert. Deshalb haben Forscher vom Salk-Institut in Kalifornien eine Abkürzung gewählt. Sie verpflanzten menschliche Gehirnorganoide in Mäuse. Das Mäusegehirn trat in Kontakt mit den Organoiden und das Blutsystem der Maus versorgte das Menschenorganoid mit allem, was es braucht. Irgendwie beunruhigend, wenn Menschen- und Mäusegehirn gemeinsame Sache machen. Sehr interessante Arbeit, meint Jan Bruder vom Max-Planck-Institut in Münster. Das zeigt, dass die Organoidkonstrukte, die wir im Labor herstellen können, kompatibel sind mit einem Organismus. Dass ein Organismus diese Gewebe annehmen kann und weiterverwenden kann. Und im Mausgehirn sind diese Organoide tatsächlich etwas weiter herangereift, als wir das im Labor können. Die Transplantation von Gehirngewebe aus dem Labor ist also möglich. Vielleicht irgendwann auch für Patienten, die an Gehirnkrankheiten leiden. Aber es bleiben Fragen. Was machen die fremden Nervenzellen, wenn sie ins Gehirn einer anderen Spezies verpflanzt werden? Die Forscher nehmen an, das Menschenorganoid wird Teil des Mäusegehirns, ohne dass die Maus menschenähnlicher wird. Aber was, wenn doch? Beeinflussen verpflanzte Zellen irgendwie das Denken des Empfängers? Was trennt Mensch und Tier? Und möchte man diese Grenze überschreiten? Und wenn man sie überschreitet, wie weit möchte man da gehen? Und wo zieht man die Linie zum Bewusstsein? Und ich glaube, beim Organoid ist man im Augenblick sehr sicher. Ein Organoid sind extrem wenig Zellen. Gehirn hat beim Menschen 100 Milliarden Zellen, sagt man immer. Unsere Organoide haben irgendwo zwischen 100 und 200.000 Zellen. Da fehlen ein Haufen Nullen, um da den Unterschied auszumachen. Die Wissenschaftler erklären es so. Genetisch gesehen handelt es sich um Zellen zweier verschiedener Spezies. Das Gehirn jedoch ist eine Einheit, ein Netzwerk, das nach Mäuseregeln arbeitet, mit einem Mäusebewusstsein. Wo hört der Gewebeklumpen auf und wo fängt das Gehirn an? Wo oder wann beginnt der Mensch? Und darf man Gehirngewebe einfach so verpflanzen wie eine Leber? Die Mediziner warten ab. Die Verpflanzung von Gehirnorganoiden zur Behandlung von Krankheiten wie Alzheimer oder Parkinson ist bislang nicht geplant. Vielleicht müssen wir uns verabschieden von der Vorstellung, dass hinter einem Gehirn immer ein eigenes Bewusstsein steckt, ein Individuum, so wie Herztransplantationen das Bild vom Herzen des Menschen verändert haben. Gehirnartige Strukturen oder Minigehirne sind keine Menschen und dennoch bin ich überzeugt, es gibt eine Grenze. Dinge, die wir mit Gehirnen nicht machen sollten. Hirn ohne Schädel. Was denkt ein Organoid in der Petrischale? Von Michael Lange. Es sprachen Gerd Darsen, Christoph Wittelsbürger und der Autor. Ton Martin Hoffmann. Regie Claudia Katanek. Redaktion Christiane Knoll. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2019. Thank you.